im Jahr des x-ten Parteitags. Graues Fleisch, Märzrecht, graues Fleisch aus allen Löchern. Sie sterben, doch sie weichen nicht, sie sterben, doch sie weichen nicht. Das Glück sucht ein Zuhause. Graues Fleisch an Mäuseschädeln, graues Fleisch aus allen.